Zum 63. Jahrestag des großen Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg veranstalteten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe gemeinsam fürs Meeting, Bücher- und Fotoausstellung und Filmverfügung. An der Stirnseite des Veranstaltungsortes hing ein Bild, in dem Genosse Kim Il-sung und Genosse Kim Jong-il zusammen sind. Es waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un sowie ihre unvergänglichen Klassenwerke und die Bücher und Fotos über die D-Werker ausgestellt. Die Teilnehmer sahen sich den D-Werker-Film, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, an. Auf der Veranstaltung wurde eine Glückwunschadresse an Genossen Kim Jong-un angenommen. Und aus gleichem Anlass gab es in Deutschland, Großbritannien und Spanien Veranstaltungen.